WDR 5. Neugier genügt. Kamangia war ja damals noch eine Sensation. Mensch, das Auto musst du dir auch kaufen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, ich muss sagen, ich war der glücklichste Mensch auf Erden. Man kann wirklich sagen, dass der Kamangia in seiner Essenz ein Unikat ist. Voller Hoffnung ging Wilhelm Karmann Ende 1952 in das Meeting mit VW-Chef Heinrich Nordhoff. Er hatte die Idee eines neuen Autos in der Tasche, das er zusammen mit Volkswagen produzieren wollte. Seit 1949 stellten die Karmann-Werke in Osnabrück die Cabrio-Version des Käfers her, aber Wilhelm Karmann wollte mehr, einen eleganten Sportwagen, der zwar auf der bewährten Käfertechnik aufbaute, aber ansonsten nichts mit diesem Massenautomobil gemein haben sollte. Nordhoff hörte sich die Argumente seines Gegenübers in Ruhe an und soll dann nur lakonisch bemerkt haben: Einen Volkswagen im Sonntagskleid wollen Sie uns anbieten. Wer soll denn den kaufen? Ein eleganter Sportwagen in einer Zeit, in der die Trümmer des Zweiten Weltkriegs noch lange nicht beseitigt waren, in der Millionen Menschen in elenden Quartieren hausten. Anfang der 50er Jahre waren die Straßen noch weitgehend autofrei, ein ungefährlicher Tummelplatz für Kinder. Volkswagen schickte sich gerade an, sie mit dem ersten Käfermodell zu füllen. Aber für die Masse der Bevölkerung war selbst ein Käfer ein unerfüllbarer Traum. Dennoch hielt Wilhelm Karmann an seiner Idee fest und der Zufall kam ihm zu Hilfe. Auf dem Genfer Autosalon traf er einen alten Freund wieder, Luigi Segre, den Besitzer von Ghia Carrozzeria, einem Karosseriewerk aus Turin. Segre nahm die Idee mit nach Hause und begann damit, an einem Entwurf zu arbeiten. In Italien hat es aus welchem Grund auch immer sich eine Kunst und eine Kultur des besonderen Automobils entwickelt, also nach Maß gestaltet für Privatkunden, die eben kein Produkt aus der Stange haben wollten, sondern ihr eigenes Fahrzeug fahren. Und man konnte sich wie in einem Modeatelier ein Auto nach eigenem Gusto produzieren lassen. Das ging sogar sehr flott und war im Verhältnis zu dem Wert eines Motors, eines Chassis sogar relativ erschwinglich. Deswegen florierte das Geschäft. Man suchte auch zum Teil bei sehr bescheidenen Fahrzeugen das Besondere. Also nicht nur die Ferraris, die Maseratis oder eben die Mercedes konnten eine Sonderkarosserie bekommen, sondern auch ein kleiner Fiat und oder eben ein kleiner Volkswagen. Paolo Tuminelli, Professor an der Köln International School of Design, ist Experte für die Kulturgeschichte des Automobils. Drei dicke Bücher hat er über Autodesign verfasst und dabei festgestellt, dass gerade die 50er Jahre eine Blütezeit individueller Automobile waren. Die besten Designer stammten aus Italien. Die drei Karosserien waren Pininfarina, die vielleicht bekannteste Meister klassischer italienischer Eleganz, Bertone, ebenso in Italien, ich würde sagen, verhaftet, was der Stil anbelangt, aber eher radikal, eher innovativ, ich würde sagen, eher extravagant. Und dann gab es Ghia, und Ghia war ganz besonders wichtig, weil sie eine sehr enge Beziehung zu Amerika pflegten. Also sie hatten angefangen, zum Beispiel für Chrysler mit Virgil Exner, dem Designchef von Chrysler, zu arbeiten. Und sie importierten nach Italien das American Way of Life. Also der amerikanische Traum des großen Cadillacs wurde durch Ghia interpretiert, auf die kleineren europäischen Fahrzeugen übertragen. Und Ghia machte sich dann seit den 50er wirklich einen Namen damit, vielleicht das luxuriöste unter den italienischen Karosseriebauern zu sein. Ein halbes Jahr später präsentierte Luigi Segre dem überraschten Wilhelm Karmann in Paris in einer Garage eines französischen VW-Importeurs einen ersten Entwurf. Kein Cabrio, wie es sich Karmann eigentlich gewünscht hatte, sondern ein elegantes Coupé. Ähnlichkeiten mit einem Modell, das Chrysler-Chef Virgil Exner ein Jahr zuvor auf dem Autosalon in Detroit vorgestellt hatte, sind unübersehbar. Allerdings stammte auch dieser Entwurf von Ghia. Der Virgil Exner ließ für die Automobilsalons in Amerika von Ghia Sondermodelle der Marke Chrysler karossieren, die sogenannten Showcars. Und eines der Showcars von Ghia für Chrysler war der sogenannte D'Elegance, also ein elegantes Fahrzeug, das Anfang der 50er Jahre vorgestellt wurde. Es blieb ein Einzelstück, denn diese Autos waren gar nicht gemeint als Produktionsfahrzeuge, aber diese Chrysler D'Elegance trägt in der Tat das Kleid des künftigen Karmann Ghia. Es könnte sehr wohl sein, dass ein Virgil Exner den D'Elegance zeichnete oder eben ein amerikanischer Designer, Ghia dieses Auto baute und dann, wie es so häufig der Fall ist, einfach man sagte, die Linie ist schön, sie ist zeitgemäß, sie kommt gut an, Chrysler will sie nicht, dann machen wir es für einen anderen. Und diese andere war dann die Firma Karmann, die dann für Volkswagen den Karmann Ghia ins Leben rief. Wilhelm Karmann überzeugte zunächst Karl Feuereisen, den VW-Vertriebsleiter, von dem neuen Modell. Und schließlich stimmte auch VW-Chef Heinrich Nordhoff zu, nachdem ihm zugesichert wurde, dass der Wagen zu einem vernünftigen Preis angeboten werden konnte. Der Volkswagen im Sonntagskleid konnte also unter dem Namen VW Karmann Ghia in Produktion gehen. Am 14. Juli 1955 war es schließlich soweit. VW lud eine Reihe ausgewählter Journalisten zur Präsentation in das Casino-Hotel in Georgsmarienhütte ein. Es soll spontanen Applaus gegeben haben, als das Coupé in hellbeige mit rot lackierten Felgen enthüllt wurde. Wenige Monate später, da feierte VW gerade den millionsten Käfer, wurde der Karmann Ghia zur bewunderten Attraktion des Genfer Automobilsalons, vor allem wegen seines bestechenden Designs. Paolo Tuminelli bezeichnet es als Unikat. Ghia hatte den Chrysler D'Elegance als Showcar gestaltet in eine italienische Interpretation des American Way of Life. So wie ein französisches Kleid für eine Dame, so in einem klassischen Sinne eine runde, weibliche, flamboyante, sehr, sehr sinnliche Form. Etwas für die Gesellschaft, etwas für den Concours d'Elegance vielleicht. Und jetzt kommt die Übersetzung ins VW. Und da muss man sagen, hier entsteht ein Unikat, weil VW etwas Besonderes ins Spiel bringt, nämlich das Heckmotor-Konzept. Und weil sie keinen Motor vorne haben, entstehen völlig neue Proportionen und entsteht natürlich ein Gesicht, das seinesgleichen sucht. Also im Karmann Ghia sucht man den Frontgrill vergeblich. Sehr prägend natürlich ist dieses lange Heck, der dadurch bedingt ist, dass man wegen des Heckmotors die Proportionen etwas anders machen muss als im klassischen Sportwagen. Der klassische Sportwagen hat eine sehr lange Haube vorne, weil man braucht einen großen Motor, klassischerweise ein Reihensechszylinder. Und dann hatte man eine nach hinten gezogene, auf die Hinterräder gezogene Fahrgastzelle und ein kompaktes fließendes Heck. Das war aber in Chrysler möglich. In Karmann Ghia wiederum nicht, aufgrund des Heckmotors. So kann man wirklich sagen, dass der Karmann Ghia in seiner Essenz ein Unikat ist, weil es eben nicht, wie viele andere Autos mit Frontmotor, ein modisches Erzeugnis geblieben ist, sondern es ist etwas, was außergewöhnlich war damals und heute noch außergewöhnlich geblieben ist. Plötzlich gab es da also ein Modell, das zeigte, die schlechten Zeiten gehen dem Ende entgegen, wir können uns wieder ein bisschen Eleganz leisten, nicht nur in Form eines Nierentisches oder eines neuen Kleids, sondern sogar auf der Straße. Tatsächlich übertraf der Ansturm auf das neue Coupé alle Erwartungen. Und das, obwohl unter der Haube nur bewährte Käfertechnik steckte und das Auto mit 7.500 Mark fast doppelt so viel kostete wie der Käfer. Die Karmann-Werke kamen mit der Produktion kaum nach und bald betrug die Lieferzeit mehr als ein Jahr. Gerade eine Frau war die prädestinierte Zielgruppe. Deswegen der Begriff Hausfrauen Porsche muss man jetzt auch nicht einfach als blöde Beleidigung verstehen. Im Gegenteil, eine wohlsituierte Familie, ganz klar, dass der Mann das bessere Auto fährt. Vielleicht ist es ein Mercedes, vielleicht ist es ein Cadillac, vielleicht ist es auch nur ein BMW. Aber wenn man sich jetzt, und das muss man auch heute verstehen, vom Volk unterscheiden will, dann reicht ein Käfer für die feine Hausfrau nicht aus. Da muss man was Besonderes haben und es muss nichts Sportliches sein, weil das war nicht nötig. Also war der Kamangia im Grunde genommen prädestiniert für die Rolle des feinen, eleganten Automobils der gehobenen Gesellschaft. Also die ökonomische Rechnung ging nicht auf für einen normal verdienenden Bürger, der sagte, du, habe ich einen schöneren Käfer. Das war wirklich etwas Extravagantes im wahrsten Sinne des Wortes. Marlene Dumont aus Bergisch Gladbach-Herkenrath war keineswegs Hausfrau, als sie von ihrem Vater einen Kamangia geschenkt bekam. Im Gegenteil, sie war eine junge Frau auf dem Weg ins Berufsleben. Mein Vater hatte das erste Auto hier von Herkenrath. Später hat er Privattaxi gemacht, weil jeder kam, ob Kind taufe oder was war. Hör mal, kannst du mich mal eben fahren? Weil er einfach den Wagen hatte. Und ich war das erste weibliche Wesen, was hier in Herkenrath Auto fuhr da. Oder als junge Frau, wie sagt man. Der Sohn vom Bäcker hat mir dann kürzlich gesagt, also mein Vater war immer so begeistert, wenn du durch Herkenrath flitztest. Und Kamangia war ja damals noch eine Sensation. Eine junge, hübsche, blonde Frau in einem Kamangia sorgte nicht nur in Herkenrath für Aufsehen, auch in Gegenden, in denen sie es sich vielleicht gar nicht gewünscht hätte. Ich hatte ein Date, ich hatte eine Verabredung, Friesenplatz, und war zwar kölnkundig, aber da war eine Straße wohl, naja, die war einschlägig, was ich aber nicht wusste. Und ich war froh, einen Parkplatz zu kriegen und parke. Ich war natürlich ein bisschen stadtfein gemacht, ne? Und dann kommen zwei Damen auf mich zu. Ich komme aus der Provinz, ich hatte immer noch keine Ahnung. Und die pflanzen sich vor mir auf und sagen, was willst du denn hier? Ja, ich stand da. Ich wollte hier parken. Das ist unsere Straße. Du hast hier nichts zu suchen. Geh in ein anderes Revier. Und da dämmerte es mir. Da habe ich gesagt, könnt ihr so nett sein und 5 Minuten mir Zeit geben? Ich komme euch nicht ins Gege. Ich habe eine Verabredung und der Freund ist eine Straße weiter in einem Restaurant. Nur ich bin hier nicht ganz so kundig. Ne? Kein Thema. Wir passen auf den Wagen auf. Das ist ja ein schickes Ding. Da kommt kein Stäubchen dran. Die zwei, eine vorn, eine hinten, wie eine kühle Figur. Im selben Moment, wo ich mich umdrehen wollte, um zu meinem Freund zu gehen, taucht eine Gestalt auf. Pomadisiert, zurechtgemacht, der Herr des Ganzen. Und die zwei schossen auf den zu und sagen, Chef, es ist alles in Ordnung. Es ist absolut keine Gefahr. Wir passen auf den Wagen auf. Guck mal hier, die Dame hat den Wagen hier. Wo ist auf einmal Dame? Und dann kommt er auf mich zu und sagt in gutem Kölsch, also, das ist ja ein Ding. Das ist ja eine schicke Kiste. Immer kannst du hier parken, wir passen auf. Und wenn dir mal einer was tut, komm zu uns, wir helfen dir. Das war die Kamangia-Zeit, ne? Den Schmähruf des Hausfrauen-Porsche bekam der Kamangia von der Gemeinde der Sportwagenfahrer, die mit Verachtung auf den 30 PS Käfermotor herabblickte. Aber das Auto erfreute sich durchaus auch unter Männern großer Beliebtheit, sogar unter prominenten Fußballspielern. Aki Schmidt zum Beispiel, legendärer Spieler von Borussia Dortmund, kaufte sich einen Kamangia, sobald er das Geld zusammen hatte. Ich hatte ihn in Pelikanrot, schwarzes Dach und Weißwandreifen. Ich war also ganz verliebt in dieses Auto. Ich konnte mir das damals leisten, weil ich, erstens mal war ich auf der Hütte, also auf Hösch, und verdiente da 500 D-Mark. Und bei Borussia mit Prämien bekam ich ungefähr 600, 700 D-Mark. sodass ich über 1100, 1200 D-Mark zur Verfügung hatte. Meine Mama war sehr sparsam. Die hat alles das Geld sofort genommen und alles für mich zusammengespart. Ich habe auch gedacht, fängst du jetzt an zu spinnen oder bist du nicht mehr auf dem Boden der Tatsachen, weil du kaufst dir sofort einen Kamandzsija. Aber mein Freund Helmut Bracht, der mit mir zusammen in der Mannschaft spielte, damals bei Borussia, der hatte das Auto. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das Auto musst du dir auch kaufen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, ich muss sagen, ich war der glücklichste Mensch auf Erden. Kamandzsija Coupés verließen in den Jahren zwischen 1955 und 1974 das Kamandwerk in Osnabrück. Dazu noch 81.053 Cabriolets. Nur etwa die Hälfte davon fuhr auf deutschen Straßen. Der Rest wurde exportiert, vor allem nach Amerika. The Volkswagen Kamandzsija is the most economical sports car you can buy. Auf YouTube gibt es einen amerikanischen Werbeclip zu sehen. Da fährt der Kamandzsija in weiter Landschaft über einen Freeway und plötzlich steht da ein riesiges Tor mit einer weißen Plane in der Mitte. Jedes amerikanische Auto hätte die Plane zerfetzt. Nicht so der Kaman. Er bleibt hängen. It's just not the most powerful. Der Kamandzsija ist das wirtschaftlichste Auto, das man kaufen kann. Es ist nur nicht das stärkste. Es ist genau dieses Understatement, mit dem Volkswagen schon den Käfer in den USA zum Erfolgsmodell gemacht hatte. In Deutschland war das sozusagen das Standardautomobil. Also wenn du das Geld hatte, weil es war auch nicht ohne, das Geld für ein Automobil zu haben, kaufst du dir einen Käfer und es läuft und läuft und läuft. In Amerika war der Käfer eher so die radikale intellektuelle Entscheidung gegen das Establishment der Big Three aus Detroit. Also du bist irgendwer, der denkt, der vielleicht intellektuell auch besser veranlagt ist, bei dem Statussymbolik eine andere Rolle spielt. Und so nimmt der Käfer eine ganz besonders intellektuelle wie kulturelle Botschaft auf und die war nicht zu toppen. Die Werbung hat phänomenal dazu verholfen, dieses Auto verstehen zu lassen für seine Einmaligkeit, dass es Bestand hat. Das war genau das Gegenteil dessen, was die Automobilindustrie Amerikas veröffentlichte, nämlich jedes Jahr willst du ein neues Auto haben. Heute ist der Kamandzsija ein beliebter Oldtimer, der immer noch, wenn er auf den Straßen auftaucht, für Aufsehen und Bewunderung sorgt. Er erinnert uns an etwas, das im modernen Automobilbau verloren gegangen ist. Die Idee, dass das Automobil als Objekt liebevoll, das ist ein schönes Wort, gestaltet wurde, um zu gefallen, um das Auge zu schmeicheln. Also nicht prätentiös, nicht aggressiv, nicht übertrieben. Also Autos, die man mit derselben Feinheit konstruiert, maßgeschneidert für Menschen wie eine schöne Vase von Venini, wie ein Porzellan von Rosenthal. Es waren andere Zeiten, wo Marketing nicht wirklich das Sagen hatte. Es waren Autos, die von Menschen für Menschen gemacht wurden. Thank you. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.